Es gibt ja auch viel zu bedenken, doch hat es noch keinem geschadet, sich ab und an gut abzulenken. Und immer zu suchen wir Liebe. Sie ist ja auch wirklich was Feines, doch steht sie nicht immer verfügbar bereit und so bleiben wir manchmal alleine. Und immerzu haben wir Fragen. Es ist ja auch vieles so unklar, aber all das zu klären dauert mehr als ein Jahr und vielleicht auch ein ganzes Jahrhundert. Also lass mal eine Nacht drüber tanzen. Leicht Mut und Freiheitsluft tanken und alle Gedanken parken an der Garderobe wie die Jacken von entfernten Bekannten. Und erst morgen, wenn wir dann wankend, entspannt landen, wo wir eben noch standen, stellen wir uns tapfer den ganzen, gigantischen, großen Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei und wir tanzen zu zweit und wir tanzen, bis wir vergessen, welcher Tag ist und wir tanzen, bis wir vergessen, was wahr ist und wir tanzen, bis wir vergessen, wie man stillsteht, tanzen, bis wir vergessen, wie man still lebt. Wir downsteppen, Bewusstseinswendeltreppen zu Dubstep-Bässen, so bunt wie Frühstücksbrettchen, wir wippen, trippeln in Schrittes zu hippesten Rhythmen von Hip-Hop-Remixen, wir breakdancen, break up heartbreaks away and we are being heroes, even just for one day and our pain is contemporary. Schwarzen Bildschirm habe ich! Ey, Schwarzen!